Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von tuxcast.de News. Heute ist der 20.09.2014. Bei uns hat sich so einiges getan und ja, was hat sich denn getan, Tore? Ja, erstmal haben wir eine neue Webseite. Die, wo man hier betrachten kann. Genau, beziehungsweise wir hatten keine. Ja. YouTube war unsere Webseite. Ich will ja nicht so genau darauf eingehen. Das haben wir schon in unserem kurzen Video, in unserem kurzen Ankündigungsvideo alles eigentlich genannt. Könnt ihr auch selber mal rumsurfen. Was ein paar Sachen funktionieren anscheinend noch nicht. Habe ich jetzt so vor der Show sogar noch zugeflüstert bekommen. Da muss ich mich noch drum kümmern. Also sind noch ein paar Kinderkrankheiten drauf. Und genau. Da gibt's mir, da geht's nämlich noch eine Besonderheit. Wir haben uns gedacht, wir könnten so einiges gebrauchen. Wir würden von einigen Sachen wirklich gerne wegkommen. Google Hangouts zum Beispiel war auch noch so ein Punkt. So, keine Ahnung, 480 oder 720p Qualität. Ich glaube, das mittlerweile schon in 720p überträgt. Aber auch die Framerate ist nicht wirklich toll. Das ist zwar bei uns eigentlich nicht so wichtig, aber die Qualität ist bei weitem nicht so gut, wie sie jetzt ist. Jetzt übertragen wir mit Full HD. Ist das nicht cool? Wow. Also, wir können natürlich auch 4K streamen, aber da reicht dann meine Internetleitung nicht mehr. Wir haben natürlich auch unseren IRC dabei. Wir haben IRC jetzt endlich mal registriert. Das hatten wir ja zuvor nicht. Das war jetzt endlich mal nötig. Das heißt, wir haben so einiges... Du sagst, war ja nicht richtig registriert. Ne? Nicht richtig registriert. Ja, ich war anscheinend zu blöd dafür. Da stehe ich auch dazu. Ja. Unmöglich mit mir. Wie gesagt, wie auch Tore schon erwähnt hat, wir haben alles mit sehr vielen Details uns ordentlich zusammengefasst in einem vorherigen Video. Das nennt sich tuxcast.de News Update in Klammern Livestreaming. Findet ihr auch über RSS, wenn ihr den abonniert habt. Und bevor wir jetzt damit den News wirklich anfangen, möchten wir noch sagen, habt ein bisschen Nachsicht mit uns. Das ist natürlich jetzt noch technisch vielleicht noch nicht so ganz perfekt, vielleicht inhaltlich hat sich natürlich bei uns auch was getan. Wir wollen im Hintergrund auf unklar, bla bla bla. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Wir wollen da nicht mehr genauer drauf eingehen. Das haben wir eh schon zu lange gemacht. Noch irgendwas, was du sagen sollst, Tore? Irgendwas, was noch wichtig ist, bevor wir anfangen? Ja, das, falls einer uns e-mail-technisch kontaktieren möchte, ist das jetzt nicht mehr tuxcast@gmail.com. Da kommen wir aber noch am Schluss noch drauf. Also können wir das eigentlich bleiben lassen, oder? Aber... ja, können wir auch noch später machen, ja. Okay. Fangen wir an mit Netflix. Passt ja irgendwie eigentlich doch nicht so wirklich da herein. Für Netflix kommt jetzt Linux-Support und ich finde, das passt auch wirklich gut. Denn seit kurzem ist Netflix auch in Deutschland verfügbar und ich finde, ich glaube, dass Netflix so das bessere Amazon Instant Video ist oder ich glaube, jeder kennt Netflix, oder kann man, oder soll man es erklären? Was glaubst du denn? Glaubst du, dass jeder Netflix kennt? Du kannst Netflix eigentlich mit Maxdome vergleichen. Ist also so ähnlich wie Maxdome. Ist im Prinzip eine Online-Videothek, wo man dann Filme, Serien, eigenproduziertes Zeugs anschauen kann. So ein bisschen vielleicht wie Spotify könnte man vergleichen von der Technik. Also es ist wirklich so, dass da Anbieter was anbieten und dann wird das gestreamt. Das heißt, man kann sich das nicht runterladen und das muss auch geschützt werden. Okay, kommen wir zu Linux wieder zurück. Da kommt ja jetzt das Support oder soll er kommen. Und dafür muss die Bibliothek die Bibliothek NSS installiert sein, beziehungsweise auf einer höheren Version sein, nämlich die Version 3.15.2 oder eben höher. Bei Ubuntu soll das angeblich vielleicht noch diese Woche passieren. So genaue Daten gibt es dazu nicht. Ubuntu, muss man natürlich sagen, ist für Netflix so irgendwie noch, ich sage jetzt mal, auch wenn, glaube ich, einige von Ubuntu weggehen, ist es doch noch so das Standard Linux. Kann man das so sagen? Also das meiste am PC benutzte Linux, würde ich sagen, oder? Könnte man noch sagen. Ja, mit Linux Mint, aber das ist ja auch eigentlich im Grunde Ubuntu. Im Grunde, ja. Bei Debian, OpenSUSE, Fedora und einigen anderen, also ich glaube bei Arch habe ich auch gehört, dass es so ist, ich bin mir aber nicht sicher, da gibt es angeblich schon die passende Bibliothek. Und wenn man das Ganze nutzen will, muss man auch den User Agent anpassen und dann kann man das im Chrome nutzen. Im Firefox ist noch eben unklar, ob das irgendwann mal funktioniert. Darf ich mal was hinzufügen? Ja. Weil es gibt nämlich, soweit ich weiß, gibt es was für den Firefox, ein Plugin, was auch in manchen Linux-Distributionen schon vorinstalliert ist, was da den da gibt's. Linux-Support nachrüsten soll. Es gibt die Möglichkeit zuvor, also Netflix arbeitet zuvor oder arbeitet aktuell, glaube ich, auch noch mit dem Silverlight-Plugin, also das von Microsoft. Und man konnte durch die Software Pipelight, die wo im Prinzip durch Wine das Silverlight-Plugin, ich glaube nicht emuliert, ich weiß nicht, wie man es nennt. Das Doch, heißt ja eigentlich, emuliert. Wine is not an Emulator. Ja, Wine, aber ja, doch, es wird in einer Umgebung emuliert, doch. Ja, es bringt dazu, die Windows-Software unter Linux zum Laufen zu bringen, um das mal richtig zu formulieren. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und damit kann man das nutzen. Das ging zuvor auch. Das geht auch dann mit anderen Dingen normalerweise. Also es sollte auch mit Amazon Instant Video gehen. Ich habe mich damit noch nicht wirklich mal beschäftigt. Damit ging das zuvor. Aktuell geht es ja dann irgendwann vielleicht mal mit HTML5. Das ist bei Windows und bei OS X noch nicht der Fall, aber das sollte auch kommen. Das heißt, ja, vielleicht können wir dann das sowohl unter Linux nutzen, als auch unter Windows, als auch unter Mac, und dann kann man das jeder nutzen, wo es will, und ich finde das gut so. Auch wenn dafür dann DRM eingesetzt wird und so weiter, da gab es ja auch mal so einen Streit drum. Okay, kommen wir jetzt weiter zu etwas, was uns irgendwie doch auch selber betrifft, nämlich wir nutzen den Freenode IRC-Chat, was man hier gerade sehen kann. Okay, Tore, was gibt's Ja, genau. dazu? Und zwar benutzen wir das Chat-Netzwerk für IRC von Freenode. Das wird auch von vielen Open-Source-Projekten benutzt. Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, die haben alle das bei Freenode, soweit ich weiß. Und mehrere Server des IRC-Netzwerks Freenode wurden offenbar gehackt. Also ihr seid jetzt nicht direkt mit den Freenode-Server verbunden, sondern wenn ihr jetzt bei Freenode gucken würdet, User Info, glaube ich, steht das da, kann man das dann gucken, mit welchem Server man verbunden ist oder indem man den Cursor länger über den Namen behält. Irgendwie so. Auf jeden Fall sind das Unterserver, die sich darum kümmern, dass man mit Freenode eine Verbindung aufbaut und davon haben die Freenode-Macher haben da komische Aktivitäten bei manchen Servern festgestellt und haben die Server dann erstmal vom Netz genommen. Die Warnung an alle Nutzer, die etwa, nee, nicht die etwa, die überall oder in manchen IRC-Channels Rechte haben, sollten ihre Passwörter ändern. Das geht mit slash set password und dann sollte das auch gehen. Ich weiß nicht, ob da Nixsurf kommt, aber ihr müsst ja einfach nur, glaube ich. Da steht, das Passwort lässt sich nach der üblichen Anmeldung mit dem IRC-Befehl slash msg nixsurf set password und dann neues Ja. Passwort. Genau. Die Quelle auf Golem. Genau. Ja, das ist korrekt, ja. Okay, Dann ist. kommen wir zum. Oder willst du noch was hinzufügen? Ja, ich finde es, wie würdest du sagen, wäre das jetzt ein Grund, von Freenode wegzuwechseln? Also, wir senden gerade mit Freenode, von dem her, aber. Wäre das für dich ein Grund, wegzuwechseln oder dann eben zu sagen, du gehst zu einem anderen Dienstleister? Also ich kenne Beziehungsweise nicht, wir, ich gehe das mal von ich uns aus. Ich kenne nutze ja nicht so Freenode privat eigentlich viele, nicht. also ich kenne nicht so viele IRC-Netzwerke außer Freenode. Also eigentlich, was ich alles benutze, ist eigentlich auf Freenode und ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt wechseln sollte, wenn die anderen es auch nicht tun und die sind viel größer und müssen sich viel mehr Sorgen machen als wir. Von daher. Ja, ich kenne zum Beispiel Geeksheet oder so, wie heißt das noch, glaube ich, kenne ich jetzt. Ja, Es gibt das ist ja ja, glaube einige. ich. Ja, das Geeksheet Gerade ist so aber kleine. schon wieder ein bisschen überfüllt, ne? Mit so Bots und sowas geht da. Das weiß ich nicht. Aber das wäre das, was ich noch Das ist doch das kennen würde. von Jupiter Broadcasting, oder? Das ist das, was die verwenden, ja, genau. Von dem her Ja, kenne ich sie auch. das, ja, genau. Ich glaube, das ist auch mit Bots und sowas. Also ich glaube, die haben da aber ein bisschen was da hinzugefügt. Ja, also da Also. kann man zum Beispiel. Die haben zum Beispiel verschiedene Dienste damit verbunden. Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, Ausrufezeichen Next eintippst, dann siehst du, welche Show als nächstes kommt oder sowas. Ja, ich glaube, dass die da ein bisschen was hinzugefügt haben. Ja. Vielleicht, Also, ich ist weiß ja nicht, ja. ob das was kostet, aber ich gehe mal davon aus, dass es nichts kostet. Nee, glaube ich auch nicht. Dann kommen wir aber zum Tor-Projekt. Na endlich. Der Artikel beinhaltet noch ein paar Dinge. Ich möchte sagen, dass ich den Artikel nicht komplett erarbeitet habe. Das war aber Absicht, weil ich nur das Wichtigste rausfiltern will aus dem Artikel, was ich relevant finde. Also, um was geht's eigentlich? Immer mehr Webdienste, zum Beispiel Wikipedia oder /.dot werden blockiert. Also wenn jemand zum Beispiel Tor installiert und sagt jetzt so, ich möchte heute einen Artikel auf Wikipedia schreiben, aber der Artikel, der ist, keine Ahnung, nicht erlaubt von meinem Land aus, das zu schreiben, oder ich möchte einfach das Ganze anonym machen, ganz einfach. Und dann versucht er auf Wikipedia zu gehen oder auch zum Beispiel auf /.dot und da irgendwas zu machen und dann kommt er nicht auf die Seite, weil das blockiert wird. Mit der Begründung, dass Wikipedia zum Beispiel die Trollversuche unterbinden möchte. Also Wikipedia kann ja theoretisch jeder mitarbeiten, dennoch muss halt auch alles kontrolliert werden. Also man kann jetzt nicht hingehen und einfach eine Seite editieren und dann speichern und das war's dann. Also es wäre ein bisschen zu unsicher und deshalb muss das diskutiert werden und so weiter. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch sehr oft Trollversuche, was natürlich die Admins ordentlich nervt. Auch werden von Content Delivery Networks anonyme Nutzer ausgeschlossen. Also die, wo dann es über Tor eben nutzen. Und das Tor-Project reagiert auch drauf. Also das sieht jetzt das, dass es einfach bestimmte Seiten gesperrt worden sind. Das finden die natürlich nicht toll. Und es gibt halt auch ein paar Dinge, die wo sie eben dagegen tun oder was sie halt damit, wie sie das lösen möchten. Auf das will ich, wie gesagt, nicht genauer eingehen. Das könnt ihr nachlesen. Da würde mich eben von Ditore interessieren, findest du das ein Schritt, zum Beispiel von Wikipedia, der wo gerechtfertigt ist, dass man jetzt einfach sagt, so, Tor, die trollen uns, das nervt uns, so, ihr kommt jetzt nicht mehr rauf. Also, ich bin ja ein bisschen in der Wikipedia-Materie drin und das mit den Trollversuchen ist schon extrem, also da werden vor allem die kleinen Artikel werden ziemlich gerne benutzt, um auf Pornoseiten, also der Artikel wird komplett gelöscht und alles wird vollgeballert mit ich sag mal Erotik-Links und wenn man dann automatisch aktiviert hat, dass man dann die neueste Version sieht, sieht man dann halt gleich diese ganzen Links. Also das ist auch schon, das kommt ziemlich häufig vor, wenn man sich das mal so bei den kleineren Artikeln durchliest. Steht auch das öftere Mal rückgängig gemacht unter die Begründung anstößiger Content. Also das ist schon ein Problem auf Wikipedia, aber dafür haben wir auch die Sichter, aber jetzt den Zugang über Tor zu unterbinden, verstehe ich nicht, weil haben die denn irgendwelche rechtlichen Schritte gegen die eingeleitet? Weil wenn ja, okay. Also die haben vielleicht die abgemahnt, so hier über E-Mail, ey, lass das, sonst kommen rechtliche Schritte. Wenn nicht, verstehe ich nicht, warum man die nicht reinlässt, weil sonst müssen ja sowieso die sich da einfach nur, ne? Das würde ja nichts dran ändern. Wenn die das trotzdem machen dürfen, dann machen sie es halt ohne das Tor-Netzwerk. Ja, aber dann könnte man theoretisch sagen, in den AGBs oder was auch immer steht drin, wenn ihr das macht, das dürft ihr nicht machen, das ist anstößiger Inhalt oder sowas. Und dann könnte man theoretisch sagen, wovon ich jetzt ausgehe, dass das Wikipedia nicht macht, weil ich glaube nicht, dass das zu einem, ja, dass es ziemlich erfolgreich sein würde, dass man dann einfach sagt, wir klagen jetzt den an oder sowas. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja, deswegen verstehe ich nicht. Man kann es ja auch so machen, einfach so, ohne das Tor-Netzwerk. Und ich glaube, mir ist nicht bekannt, dass Wikipedia deswegen irgendwelche verklagt hat. Und jetzt halt die über das Tor-Netzwerk oder über das Tor-Projekt nicht zuzulassen, ändert nichts an den Trollversuchen. Da, wenn Wikipedia nichts macht gegen das, dann ist das den Trollern im Grunde scheißegal. Was, ob die jetzt da die echte IP steht oder halt über Tor man anonym surft. Das ist denen völlig egal. Was ich mich frage, man könnte auch theoretisch einfach keine Ahnung, eine Proxykette oder sowas draus bauen. Dann müsste man das durch den ganzen Spaß mit Tor gar nicht anmachen. Also ich glaube, wahrscheinlich sind wahrscheinlich auch die Tor, also nicht die Tor, die Proxys. Also es gibt ja einen Haufen freie Proxys im Internet. Wahrscheinlich sind die auch gesperrt. Das weiß ich also nicht, lässt sich aus dem Artikel. Ja. Steht halt nicht drin. Aber also man müsste vielleicht einen Sichter fragen oder einer, der ein bisschen mehr in Wikipedia drin ist als ich. Also ich bin schon ein bisschen drin, aber ich bin jetzt nicht einer, der sich jetzt hochgearbeitet hat in Deutschland und einer der ganz großen Sichter da ist. Ich bin nicht mal Sichter, ich habe da ziemlich viele Artikel mitbearbeitet, auch ziemlich große. Red Hat, da steht ziemlich viel von mir. Oracle steht auch ziemlich viel von mir. Aber dass ich jetzt so wirklich da drin bin, kann ich nicht sagen. Und jetzt aus dieser Situation das zu beurteilen, ist schwer. Aber so wie wir es jetzt beurteilen können und aus den Informationen, die wir haben, und ich glaube auch nicht, dass Wikipedia irgendwelche verklagt. Dass da mal der böse Zeigefinger kommt, das glaube ich schon mal, also über eine E-Mail oder so. Aber Ja, mehr glaube ich nicht. Und aber verliert dann eigentlich das zu die Idee, für was eigentlich Tor gedacht worden ist. Und nein, ich würde nicht sagen, dass Tor rein für Terroristen und so weiter nee, ist es ja gedacht auch worden nicht. Das ist. ist. Ich kann ja mal sagen, für was ich eigentlich Tor ab und zu gerne nutze. Also ich habe aktuell kein Tor installiert. Ich nutze aber zum Beispiel Tor gerne mal, wenn ich nicht weiß, ob ich auf die Seite darf oder nicht. Das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber für solche Dinge nutze ich das eigentlich immer gerne. Oder einfach, es kann Das jetzt. verstehe ich jetzt nicht. Also, ob du auf die Seite darfst oder nicht. Ich will, ob Hä? das, ob die Seite legal ist. Ach So so. meine ich. So. Oder zum Oh, Beispiel, okay. wenn jetzt irgendwas mit Nmap oder sowas ist. Also ich nutze zum Beispiel Nmap immer her. Also ich benutze Nmap, damit ich, wenn ich zum Beispiel von meinem Raspberry Pi jetzt der Name, also vom internen Netzwerk, also zum Beispiel, der heißt bei mir normalerweise Florian-Raspi. Und wenn ich den nicht direkt erreichen kann, mache ich normalerweise per Nmap, durchsuche ich mein Netzwerk. Und dann kann ich den finden und dann kann ich auf den zugreifen. Und zum Beispiel hatte ich letztens, als ich im Internat war, also ich bin jetzt im Internat gewesen, so die erste Woche, egal, um das geht's nicht, da habe ich nach dem Befehl gesucht, weil ich sowas Ähnliches suchen wollte, für was in der Windows-Welt so gibt, weil ich da an einem Windows-Rechner saß. Und dann wurde mir diese Webseite, wo anscheinend das wahrscheinlich stand, wurde mir als Hackerseite identifiziert. Da kann ich jetzt nicht sagen, was da dann drauf stand oder so, weil ich natürlich nicht drauf gekommen war. Aber gehen wir mal aus, das darf ich in Deutschland nicht aufrufen oder sowas. Und das, wo ich mir einfach nicht sicher bin. Wahrscheinlich werde ich nie, weil wahrscheinlich werde ich mein ganzes Leben noch gar nichts aufgerufen haben, was ich eigentlich nicht drauf darf. Aber es gibt mir einfach noch so eine gewisse Sicherheit. So dieses Gefühl, ich weiß, jetzt werde ich nicht beobachtet. Wahrscheinlich stimmt das zwar auch nicht, aber. Das kann man nicht mit großer Sicherheit sagen, aber ich glaube, das schweift wieder ein bisschen vom Thema ab. Natürlich ist das Tor-Projekt oder ja, das Tor-Projekt dazu da, Freiheit und Anonymität zu schaffen. Ja. Den Standpunkt von Wikipedia verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Vielleicht, wenn das jetzt einer, der mehr in Wikipedia drin ist als ich, der könnte ja vielleicht mal schreiben, ob. Woran das liegt und ob da vielleicht doch ein paar also ein paar Maßnahmen geschoben werden und deswegen das doch rechtfertigt ist. Das geht nicht aus den Artikeln raus, das geht nicht aus meinem Wissen raus und auf Wikipedia steht das erst recht nicht. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was hinzufügen, wo ich jetzt dann auch nicht gerne drüber reden will. Also ich will es einfach nur sagen und dann dabei stehen lassen. Ein sehr großer YouTuber, der wo mit uns gar nichts zu tun hat, aber PewDiePie, ich glaube, dass wir es ja auch mitbekommen haben, der hat zum Beispiel alle Kommentare von YouTube deaktiviert. Ganz einfach aus dem Grund, weil ihm die Kommentare so auf die Schnürsenkel gegangen sind. Ja, das ist ein aufkommendes Problem. 2014 soll ganz schlimm sein bei den großen YouTubern. Ja, aber ich verstehe nicht ganz. Aber Erstens das hat mal. auch wiederum gar nichts damit zu tun eigentlich. Also, ich glaube, das können wir so stehen lassen, weil ich Ja. glaube, es geht das zu weit weg vom Thema. Ja, okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja, und zwar ist das Valve, die Entwickler von Steam oder auch so welchen Spielen wie Half-Life oder Counter-Strike haben eine Bugliste vom AMD Catalystic-Treiber für das Steam OS veröffentlicht. Und zwar hat das ein gewisser Entwickler veröffentlicht diese Liste, um halt die Bugs oder die Known Issues aufzulisten und ihr könnt halt so gesagt mitbestimmen. Oder besser gesagt, dazu schreiben, was ihr so für Issues habt. Und die werden dann da eingetragen und die werden dann nach und nach abgearbeitet oder werden versucht zu bearbeiten, um diese Fehler auszumerzen. Bekannte Fehler sind zum Beispiel unterm SteamOS schwarzes Flackern, Soundprobleme über HDMI und. Und dass der AMD-Treiber unter Linux nicht perfekt funktioniert und es Performance Schwankungen zwischen Windows und Linux gibt, das ist nichts Neues. Ich bin froh, dass mein AMD-Treiber jetzt mal meine Grafikkarte endlich erkennt. Aber trotzdem merke ich eine ziemliche Abstufung zwischen Windows und Linux. Aber Ja, naja. das kann ich auch sagen. Also AMD-RTI und Grafikkarten ist meiner Meinung nach extrem enttäuschend. Also wer da wirklich, ich will Aber natürlich. das ist aber nicht mit, also ich habe ja eine Intel-Hybrid-Grafikkarte, das ist ja die Intel HD sonst was, und den AMD-Grafiktreiber, den AMD, die AMD-Grafik-GPU. So, und da finde ich es besser, dass automatisch durch den AMD-Catalytic-Treiber von AMD unter Linux erkannt wird, aha, okay, das ist ein Hybrid-System, aber mit unserem Treiber schalten wir das Hybrid-System einfach aus. So. Mit Nvidia ist es so, du musst, das kriegt der Nvidia-Treiber nicht hin. Der kriegt es nicht hin. Also mit Laptops, mit Nvidia und Intel HD-Grafikkarte musst du denn mit Bumblebee ran und nachhelfen. Das ist ein bisschen umständlicher als halt der FLGRX-Treiber, wie er ja unter Linux heißt, der AMD Catalytic-Treiber. Ich finde das da schon besser und naja, also Nvidia hatte auch schon so seine Unterschiede zwischen Windows, aber unter AMD sind sie noch ein bisschen krasser. Es kann aber auch sein, dass meine Grafikkarte neu dazugekommen ist erst. Ja, was ich auch mal vielleicht, was man mal sagen könnte, man könnte mal die Intel loben, weil die Grafikkarten von Intel, beziehungsweise auch die internen Grafikkarten, weil also mittlerweile ist ja fast auf jeder CPU eine Grafikkarte verbaut. Ne? Also meistens vielleicht keine so eine starke, aber gerade auch in Laptops und so weiter ist das sehr weit verbreitet. Und die Treiber, also Intel arbeitet da wirklich dran und Intel macht da auch wirklich gute Treiber dafür. Ich will jetzt Intel an sich nicht loben, weil natürlich auch da wieder viele Punkte gibt, aber die, glaube ich, da sind Ich so die. hab eine Intel-Grafikkarte drin und zwar die beste, aber für Spielen ist sie nicht geeignet. Genau, Also ja. Portal 2, oh, das war sogar unter den niedrigsten Einstellungen nicht wirklich schön zu spielen, deswegen hat mich ja gefreut, dass meine Grafikkarte überhaupt dazu gekommen ist und ich das überhaupt mit ein bisschen besserer Grafik flüssig spielen kann. So. Ja, aber für einen Arbeits-PC, also angenommen, jemand Für möchte den sich. Arbeits-PC ist das absolut vollkommen in Ordnung, obwohl ich einen kleinen Leistungsschub gesehen habe, was grafische Darstellung geht. Aber für einen normalen Benutzer mit Arbeitsvorrichtungen wie zum Beispiel Library Office oder so reicht das vollkommen, klar. Aber er hat sowieso allgemein die Grafiktreiber und so, die haben sowieso noch einen weiten Weg vor sich. Hoffentlich wird das besser im Zuge mit SteamOS und Co. Ja, gebe ich dir recht. Dann kommen wir zum Open Source Verein. Ja, Twitter, Facebook, Dropbox, Google, GitHub und einige andere haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen, nämlich zu einem, wie Tordi schon gesagt hat, Open Source Verein. Die Gruppe nennt sich Todo, das steht für Talk Only, Develop Only, Entschuldigung. Talk openly, develop openly, also so etwa in redefrei, entwickelfrei. Und laut Linux Magazin wollen sie, Zitat, gemeinsam ihre Open Source Programme verbessern, Erfahrungen austauschen, Best Practice erarbeiten und einen gemeinsamen Werkzeugkasten entwickeln. Alle diese Firmen verwenden natürlich Open Source Software und spenden auch ordentlich dafür. Also, es gehört nicht mehr zum Zitat, das wollte ich nur noch anmerken. Und die suchen noch weitere Mitglieder. Und ich finde das schon krass, also dass so große Firmen sich da zusammenschließen, weil natürlich die auch sehr viel freie Software verwenden und ich finde das gut. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Genau, die tun sich zusammen und arbeiten jetzt miteinander. Also eine Firma hat ja, glaube ich, so im großen Stil eigentlich nicht so die Absicht, viele Sachen miteinander zu teilen und so weiter. Und da finde ich das Geld gut. machen. Ja, Na, das sie ist brauchen ja alles selber die eigentlich. Ideen. Ja, Also, genau. genau. Das war es eigentlich dazu. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zu Gut. KDE. Genau, und zwar ist das KDE Framework 5.2 freigegeben, bevor jetzt welche jubeln. Ja, neue Funktion. Nein, nicht so viele neue Funktionen. Eigentlich nichts, was im Artikel stand. Also scheint nichts wirklich so für euch User bemerkbar zu sein. Es wurden natürlich neue Klassen und zusätzliche Module für Klassen hinzugefügt. Was das jetzt alles so genau ist und was dazugekommen ist, könnt ihr euch im Artikel durchlesen, weil das ist sehr, sehr speziell und würde den Rahmen sprengen oder besagt eigentlich die Langweiligkeitsskala überschreiten. Also deswegen. Überschreiten, die ist ja eh schon so hoch. Nee, glaube ich nicht. Aber deswegen, das lasse ich da mal in dem Zuge mit den Klassen und den Modulen. Fokus wurde dann außerdem noch auf Korrekturen und Verbesserungen gelegt. Für die, die KDE Framework 5.2 benutzen wollen, es benötigt Qt 5.2. Und das war es dann auch schon dazu. Dann kommen wir zu Dispora. Ich hoffe, dass viele Diaspora kennen. Fangen wir einfach mal anders an, würde ich sagen. Wir wissen ja, dass Facebook und die NSA oder Google und die NSA oder Twitter und die NSA ziemlich gute Freunde sind und die gehen immer Hand in Hand über den Pausenhof. Und vielleicht sollte man sich mal überlegen, hey, gibt es da keine Alternative? Man meint ja eigentlich so ein Social Network. Wie kann doch eigentlich doch nur zentral aufgebaut sein? Das habe ich vor langem auch gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Power noch nie verwendet. Ich habe es noch nie installiert. Ich kenne es eigentlich nur vom Hören, Strich sehen. Also ich habe es noch nie benutzt. Ich finde die Idee dahinter cool und ich habe auch gehört, dass es vielleicht noch nicht so ganz toll ist. Aber es gibt jetzt ein paar Verbesserungen. Es gibt nämlich jetzt die Version 0.4.1.0. Und natürlich, wie immer, oder wie meistens, sind natürlich Bugs gefixt. Also es das heißt ja immer so schön, dass man einen Bug fixt und dann kommen wieder zwei weitere hinein. Das lasse ich mal so stehen. Also das soll ein Witz gewesen sein. Also lustig, lachen. Ach, okay. Ha, ha, ha, Gut, danke, Tor. Genau das wollte ich jetzt haben. Die Benutzersuche wurde für Admins verbessert, der Federation Layer wurde überarbeitet und nun können dezentrale Netzwerke einfacher integriert werden. Es werden nun Leute von 1910 erlaubt und können somit 104 Jahre alt sein. Der Lightbox-Bildbetrachter wurde repariert und es haben sich noch ein paar kleine Dinge dazu getan und man kann das nochmal nachlesen, würde ich auch empfehlen für den, wo es interessiert. Ich würde vielleicht noch bei Dispora anmerken, wie das funktioniert, weil vielleicht weiß es der ein oder andere ja nicht. Das Die muss man bessere Frage ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn man 105 Jahre alt ist? Muss man Facebook nutzen. Das hilft nicht. Oh, das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Das ist schon ein bisschen diskriminierend, finde ich. Aber fahr fort. Okay, wir werden es übers Herz bringen. Hoffe ich. Vielleicht Meins ist aber es einfach eben. so komplex, dass. Na, ne, egal. Ich wollte noch sagen, wie das ungefähr funktioniert. Also, man muss sich das so vorstellen: Ich sage jetzt, ich installiere mal meinen eigenen Server. Da werfe ich dieses Ding drauf und dann kann ich das verbinden mit so einem Netzwerk. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Und dann kann theoretisch ich sagen: So, ich gehe jetzt in. Ich kenne jetzt ein paar Leute und die sagen, die möchten das auch. Und die vertrauen mir, kann ich nicht empfehlen, aber anscheinend tun sie es. Und dann sagen sie, so, ich registriere mich jetzt auf deinen Server und dann kommen die Daten auf meinen Server. Sie können aber dann normalerweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit anderen Servern hin und her kommunizieren. Also wenn dann der Tore auch seinen Server aufsetzt, dann könnten theoretisch die Leute mit den Leuten, die wo bei Tore auch sich am Server dann angemeldet haben, miteinander kommunizieren. So ist das, glaube ich, gedacht und das wurde mal von ein paar Studenten gemacht. Aber genau, ich finde das Projekt cool und ich hoffe, dass das. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwann Facebook ersetzen wird, aber wer zur Hölle will sich selber den Server aufsetzen und will irgendjemandem vertrauen, aber ja, lassen wir mal so stehen. Kommen wir ein bisschen zu was Spaßigeren. Und zwar zu spielen. Ja, Yay. Spielen macht Spaß, ja, genau. Und zwar der letzte Teil Counter-Strike Global Offensive von Valve, der ja veröffentlicht worden ist. Nein, wir reden jetzt nicht über Counter-Strike Zombies, das von Nexon entwickelt worden ist. Nein. Sondern der Nachfolger von Counter-Strike Source, der auch über Steam erhältlich ist für Windows. Ich weiß gar nicht, über für Mac sogar, glaube ich, noch gar nicht. Im letzten Changelog stand aber was zu einem Linux-Port, und zwar, dass sie daran arbeiten. In den neuesten Update wurden noch Änderungen gemacht, damit überhaupt das Ganze unter Linux funktioniert. Das Release-Datum ist zwar noch unbekannt, aber ich finde es sehr interessant, da so Spiele wie Insurgency, das kennen jetzt wahrscheinlich wenigsten unter euch in der Linux-Community, ist ein ziemlich guter Shooter, wie ich finde. Ich habe auch die Mod gespielt und das basiert halt auf dieser Engine oder benutzt Teile von der Global Offensive Engine, oder gesagt, ist damit identisch. Und die haben halt auf, nur darauf gewartet, dass jetzt so langsam Counter-Strike Global Offensive sich auf Linux spezialisiert. Und sobald das raus ist, könnten dann auch wieder ein paar neuere Spiele nachziehen, die auch die Engine benutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt noch die Source Engine ist, die auch bei Counter-Strike Source benutzt worden ist und Half-Life 2, da das grafisch schon ziemlich besser aus, also besser aussieht und die Physics Engine sich auch geändert hat. Also das physikalische Verhalten im Spiel. Von daher bin ich mir dann nicht sicher, dass das die gleiche Engine ist, um auf den Fehler im Artikel, möglichen Fehler im Artikel hinzuweisen. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das wohl mit Metro Redux wohl größtes Spiel, was in nächster Zeit wohl kommen wird. Also, obwohl, naja, Counter-Strike Global Offensive könnte sich noch etwas ziehen. Aber kommen wir denn doch zum geliebten Linux-Projekt. Grüß Gott. Ich wollte gerade Florian, noch wie steht's denn da so? kurz noch was anmerken. Ich finde, dass das Spiel echt gut ausschaut. Aber ich glaube, das ist unter Linux jetzt gar nicht mehr so selten. Gut, kommen wir zum Linux-Projekt. Ja, doch, ist schon selten. Selten? Also, ja, ich kenne nicht so viele Spiele, die so gut aussehen. Außer also Witcher 2, was ein Wineport ist. aber nee, also so viele. Top-Grafik? Nee. Also, ist jetzt auch nicht die geilste Grafik, aber sie ist schon gut. Ja, okay. Kommen wir zum Linux-Projekt, wie der Tore ja schon gesagt hat. Ich fange am besten so an. Die Open Source Business Alliance, kurz OSBA, bietet dem Linux-Projekt Hilfe an. Warum bieten die dem Hilfe an? Wir wissen es ja, wir haben es eigentlich schon in einer anderen Show ziemlich gut besprochen, ziemlich gut diskutiert eigentlich auch. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ich glaube nicht, dass es die letzte. Egal, ihr werdet sie schon finden. Über die YouTube-Suche oder wie auch immer. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen, welcher Bürgermeister sich da wie beschwert hat und was da nicht gepasst hat und ob das dann auch wirklich so war. Und jetzt will halt der USBA-Vorstand Peter Ganten, der hat zum Linux-Magazin gesagt: Wir sehen die Linux-Welt ja auch nicht durch eine rosarote Brille. Im Gegenteil, wenn es Probleme mit Linux oder Open Source Software gäbe, wolle man konstruktiv helfen und diese lösen. Also es geht im Prinzip darum, da will jemand irgendwie da helfen. Und wer ist denn eigentlich USBA? Naja, wie gesagt, das ist die Open Source Business Alliance und die repräsentiert über 200 Anbieter und Anwender von Open Source in Deutschland, darunter die Deutsche Telekom, IBM OpenX Change, Fujitsu, ich glaube, das spricht man so aus, Red Hat und verschiedene Städte und wissenschaftliche Einrichtungen. Laut Peter Granten sei Open Source ein Megatrend. Das will ich auch hoffen. Also mittlerweile hört man immer wieder mehr, was irgendwie interessant ist oder wer irgendwie das verwendet. Und München könnte sich eben kaum leisten, sich von diesem Trend abzukoppeln. Genau. Da gibt es noch ein paar interessante Informationen, wer da ein bisschen noch genauer drauf eingehen will. Ich fand es jetzt nicht interessant, deswegen habe ich es jetzt auch nicht reingenommen. Das wird das Ganze ziemlich in die Länge ziehen und es wäre ganz schön. Genau. Ist genau das gleiche wie bei KDE, also wir filtern hier das für die breite Masse Interessante raus, ja. Genau, was oder was mir besser gesagt interessant finden. Also ich weiß nicht, was euch Ja, interessiert. manchmal ist das schon so speziell, aber ich glaube, da treffen wir schon ganz gut immer den Nerv, das für Mittelmaß. Also immer so, wenn wir auf der Tastatur einschlafen, das nehmen wir dann nicht hinein. Genau. Genau. Kommen wir zu dem letzten, der letzten News. Und zwar, das hört sich zwar auf den ersten, wenn man das erstmal hört, ziemlich gut an. LibreOffice auf den Kindle Fire und Android Tablets. Das hört sich ja schön an. Ihr werdet nachher merken, das ist gar nicht so schön. LibreOffice auf Android Tablets, aber nur im Browser. Ja, das ist eigentlich nur eine Web-Applikation. Und zwar von der Firma Roll App, die auch Portierungen im Browser spezialisiert ist. Also die haben schon Darktable in den Browser portiert und OpenOffice. Und jetzt kommt halt auch LibreOffice dazu. Aufrufen kann das Ganze über die Roll-App-Webseite. Gespeichert werden die Dokumente dann aber über Dropbox. Google Drive und vieles mehr. Das heißt, ihr müsst euch mit diesen Diensten dann verbinden. Jetzt kommt noch der andere Punkt, der mir nicht so gefällt, und zwar für 6 oder 7 Euro im Monat bekommt ihr Support für zahlreiche Dateiformate. Das wirkt so, als wären so ein paar Dateiformate nicht so ganz so mit dem Support so hundertprozentig gut. Und es entfernt Werbung. Also ihr habt 14 Tage ohne Werbung, wenn ihr das Ganze ausprobiert. Und danach kommt dann Werbung. Und das könnte dann doch schon ganz schön nervig sein. Also ihr tippt einen Text und auf einmal mittendrin ploppt dann so eine Werbung auf. Was uns aufgefallen ist, mir besser gesagt aufgefallen, es ist leider etwas langsam. Also zum Beispiel, wenn man jetzt bei LibreOffice auf Pfeil drückt, beim normalen PC ploppt das sofort auf. Und auch bei der Webanwendung von den Roll-App-Machern OpenOffice hat es auch sofort funktioniert. Aber bei LibreOffice hat das ziemlich, es war nicht so schön flüssig, muss ich sagen. Und es kommt noch dazu, es ist keine touch-optimierte Oberfläche. Ihr habt da das ganz normale LibreOffice. Wenn ihr es unter dem Tablet benutzen könnt, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Dann habt ihr ein vollwertiges Office. Ja, das ist ja nicht so selbstverständlich unter Android. Mhm. Aber ob das überhaupt Sinn macht und ob sich das messen kann im großen Pool in Android, bezweifle ich. Wir haben das vorher mal ausprobiert und wir haben das, wie gesagt, ausprobiert und wenn wir das richtig verstanden haben, wie das so funktioniert, dann glaube ich, läuft der im Prinzip auf dem Server ein kleines Betriebssystem, da wo das dann, wo die Software dann drauf läuft und man schaltet mehr oder weniger so in der Art VM. So eine Art VM. Ja, also läuft im Prinzip eine VM drauf und da läuft ganz schlank die Software drauf und dann kann man per so in der Art per RDP, also Remote Desktop oder VNC oder was das so gibt, eben draufschalten und da ist auch immer so ein bisschen die Verzögerung drin. Und ich hatte zum Beispiel auch mal so, dass ein bisschen das dann verkrisselt worden ist. Also da wird ja auch wirklich das Bild übertragen. Und das ist nicht so toll, meiner Meinung nach, was jetzt ich da so probiert habe. Okay, fahr fort. Ja gut, also RDP, das wissen wir jetzt nicht, ne? Das stand auch nicht im Artikel. Mhm, ja. Also das ist eine Vermutung. Es ist eine Vermutung. Es wirkt auf jeden Fall so wie RDP. RDP. Unter LibreOffice wurde RDP wurde meines Erachtens, wenn es so ist, nicht so schön bei LibreOffice umgesetzt. Dafür aber bei OpenOffice. Falls ihr dann wirklich nach sowas sucht, gibt es nicht als App. Ich glaube im Amazon-Markt gibt das vielleicht noch eine App, aber bei Android glaube ich nicht. Also wen das interessiert, der kann das ja sich mal gerne angucken auf dem Tablet. Ich würde da dann aber schon eine Tastatur, also so eine Dock-Tastatur, dann euch ans Herz legen. Ich könnte mir das eventuell vielleicht vorstellen. Es gibt ja so diese Mischung aus Netbook-Tablet, also wo man das Tablet draufsteckt aus dem Dock, wie gesagt. Ja, genau, ja. So ein Transformer-Ding. Ja, genau. Und dass man dann das vielleicht nutzt. Wäre vielleicht eine Idee. Ja, also da. Aber da gibt es doch bei Android bestimmt Besseres, oder? Also so richtig natives Zeug. Also nativ von den Funktionsumfang ist das abgespeckt. Ja, sieht okay. Auch von der GUI meistens nicht so aus wie ein Office. Muss ich klar sagen. Da ist Kingsoft Office nach meinen letzten Erfahrungen das, was am meisten nach Office aussieht, am weitesten. Vom Funktionsumfang hängen die alle irgendwie noch hinterher und vor allem von der Formatunterstützung hängen die alle noch meilenweit hinterher. Ja. Was ich so mitbekommen habe, getestet habe und gesehen habe. Da finde ich doch das, wenn man sowas wirklich ernsthaft nutzen möchte, doch schon gut. Mhm. Also wie gesagt, wer so ein Transformer mit einem Tastaturdock hat, so, für den ist das bestimmt was Tolles. Ja, okay. Warum nicht? Sonst? Das war's, oder? Nö, das war's. Dann will ich noch so ein bisschen was sagen. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder coole Ideen habt, dann schreibt uns die an unsere neue E-Mail. Also die ist wirklich neu, die ist brandneu. Kontakt. Extra gebrannt. Extra gebrannt, genau. Die ist geräuchert. kontakt@tuxcast.de, das geht dann an uns beide. Oder ihr könnt auch eine persönliche Nachricht schreiben, also die, wo dann jeweils an einen von uns beiden geht. Da gibt es dann die tore@tuxcast.de für ihn und die florian@tuxcast.de für mich, damit ihr auch wisst, wer. Oder ihr geht auf tuxcast.de und geht da auf Kontakt und da ist ein Kontaktformular. Das geht dann auch darüber. Muss man dann ins Impressum, oder? Glaube ich. Ach ja, ins Impressum, genau. Ins Impressum, genau. Ah, genau, weil ich es gerade ausprobiere. Dann könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Dann braucht ihr nicht mal einen E-Mail-Client. Das ist so unglaublich einfach. Wirklich. Das ist wunderschön, ne? Ja, unglaublich. Aber ihr braucht eine E-Mail-Adresse. Okay, dann könnt ihr eigentlich direkt auch uns eine E-Mail schreiben. Das ist einfach nur eine Absicherung. Genau. Natürlich könnt ihr das Ganze, was wir hier machen, entweder per RSS-Feed abonnieren, da wo wir jetzt eine neue Technik haben, alles durchgescriptet, was ewig lang gedauert hat. Aber jetzt geht das schnell. Das heißt, ihr könnt theoretisch, keine Ahnung, ich hoffe mal, dass so 5 Stunden oder sowas, nachdem das wir live gesendet haben, das dann da endlich kommt. Oder es wird auch auf YouTube erscheinen, was ich auch noch empfehlen kann. Und was das Aktuellste vom Aktuellsten ist, das hat eine Latenz oder eine Zeitverschiebung von, keine Ahnung, 10 Sekunden. Das ist das, wenn ihr das Ganze live sendet. Wann senden wir eigentlich immer Live-Tore? Also meistens, bis jetzt haben wir es eigentlich immer am Samstag 19 Uhr gemacht. Mhm. Aber am besten, ihr guckt einfach auf die Webseite tuxcast.de, so am Freitag oder so, und guckt, wann wir senden. Da steht dann immer eine News mit Ankündigung oder so. Oder, wenn ihr gar nichts tun wollt, dann abonniert den normalen RSS-Feed von tuxcast.de, und zwar tuxcast.de/feed, da kommt ihr zu den normalen RSS-Feed. Das ist nicht der gleiche wie der mit den ganzen Tuxcast.de News-Ausgaben mit OGG, und das ist separat von den ganzen. Für die, die das halt gerne als RSS-Client bekommen wollen und nichts verpassen wollen. Mhm. Es gibt dann sogar noch Webseiten, wo man sich das dann als E-Mail senden könnte, aber das lassen wir mal weg. Genau. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, damit können wir uns auch außer, schon... Außer, man kann uns auch noch über USBN jetzt, so gesagt, empfangen. Also das ist, so gesagt, eine Sammlung von Blogs und empfangen. Podcasts. Genau. Das ist eigentlich auch nur eine Verlinkung, aber für die, die uns jetzt darüber gefunden haben, schöne Grüße. Und ihr könnt ja mal dann auch uns mal, so gesagt, Kritik oder Anmerkungen über halt unsere E-Mail schreiben. Mhm. Da ihr ja, ihr müsst schon eigentlich das neuere Publikum sein, weil ich glaube, das ist erst seit einer Woche oder so. Mhm. Von daher würden wir uns da über Kritik freuen. Wir wollen uns immer weiter steigern und halt immer besser werden. Das ist natürlich unser Ziel. Genau, bis es nicht mehr geht. Okay, dann ciao. Ciao.